Zeit verbrannten Beats geht in mir ein Feuerwerk los. Himmel und Teufel, die Flows sind immer noch häufig famos. Ich chille mit Bitches und Hoes, um so mein Image nach oben zu katapultieren. Wieder Aufzug mich in meine Wohnung. Ich find einen kleinen Strohhalm, kipp ihn und mach einen heißen Nurwurm. Schreibe nur 12 und scheiß auf den Chorus. Es ist doch eigentlich so rum, dass ich bei Zeiten nur hochkomm, wenn ich große Sachen mache, so wie Martin den Globus. Ich bin beim Warten nicht groß und will mit dem Kopf durch die Wand. Ich zocke mich ab, schlaf nicht genug und zocke im Park. Ich wollte nicht, dass ich eines Tages so wirke wie jetzt. Doch Holz kickt nur die Raps für sich und die Fans. Keinen Bock auf Takt, keinen Bock auf Takt. Auch wenn es die Leute fuckt, haben wir trotzdem keinen Bock auf Takt gemacht. Haben den Takt im Arm und keine Kohle fürs Team. Scheißen auf Monotonie. Keinen Bock auf Takt, keinen Bock auf Takt. Auch wenn es die Leute fuckt, haben wir trotzdem keinen Bock auf Takt gemacht. Haben den Takt im Arm und keine Kohle fürs Team. Scheißen auf Monotonie. Auch egal, hab ich halt doch noch einen guten Hook gemacht. Plus zwei Parts, denn bei uns ist drei eine runde Zahl. Wunderbar, bald bin ich mit allen fertig. Kann es endlich mischen und die Tracks releasen. Kein Bock auf Takt ist das Ding unser, weil keiner so macht. Wir bauen eloquent, außer Konkurrenz machen derbe Tracks. Auch wenn du den Takt nicht findest und deine Arme verbindest, weil du vor Wut auf Scherben haust, pass auf. Wir sind noch mehr in dem Ding von Grise und Holz, denn wir sind so sehr in dem Ding hängen geblieben. Die Spinnennetz kommen und schick die Tracks in deinen Straßen auf Reisen. Kannst du sicher sein, dass dieses Teil bouncen kann und die Straßen aufreißen. Kein Bock auf Takt, kein Bock auf Takt. Auch wenn es die Leute fuckt, haben wir trotzdem keinen Bock auf Takt gemacht. Haben den Takt im Arm und keine Kohle fürs Team. Scheißen auf Monotonie. Kein Bock auf Takt, kein Bock auf Takt. Auch wenn es die Leute fuckt, haben wir trotzdem keinen Bock auf Takt gemacht. Haben den Takt im Arm und keine Kohle fürs Team. Scheißen auf Monotonie. Ich weiß nicht, ob ich gut oder der King in dem Ding bin. Hauptsache ich bin am Spitten bei Giso Beats, die mich kicken. Es gibt so viele, die mich in eine andere Welt bringen. Alles besser als die Müllkippe. Um die Schreibeszene ist kalte Filme, die jeden der Paranoia enden. Heute denke ich oft an planlose Dinge, wie ziemlich viele Räucherstäbchen. Healer und Freedom für Heads, mit Riese für Beats und ich rap im Team, werden viele geflasht. Trage nicht und hör's gern, Rattigen und Nürnberg, rumpfen auf Doppellast. Und wir bauen voll auf Zack, 100 Sound, der Bock drauf macht. Und ich hab auch Bock auf das, EP in 4 Tagen. Du musst es nicht glauben, du musst nur sehen, wie wir das meinen. Bock auf Takt, keinen Bock auf Takt. Auch wenn es die Leute fuckt, haben wir trotzdem keinen Bock auf Takt gemacht. Haben den Takt im Arm und keine Kohle fürs Team. Scheißen auf Monotonie. Keinen Bock auf Takt, keinen Bock auf Takt. Auch wenn es die Leute fuckt, haben wir trotzdem keinen Bock auf Takt gemacht. Haben den Takt im Arm und keine Kohle fürs Team. Scheißen auf Monotonie.